Kapitel 7. Da fragte der hohe Priester: Ist das so? Er aber sprach: Liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinem Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn, so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm, und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gäbe, und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose geboren, und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen, und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten's verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden's nicht. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach: Liebe Männer, ihr seid doch Brüder! Warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugte er 2 Söhne. Und nach 40 Jahren erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Als aber Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört, und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen: Wer hat dich als Aufseher und Richter über uns gesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser ist's, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai, und unseren Vätern. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, »Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist.« Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten, »Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trugt die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus.« Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte, nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden inne hatten, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter, bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, »Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen?« spricht der Herr. »Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarken, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen, durch Weisung von Engeln, und habt's nicht gehalten. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, »Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.« Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Er rief den Herrn an und sprach, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.« Er fiel auf die Knie und schrie laut, »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.« Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode.